Hello and a wonderful and amazing happy good morning. Hallo und einen wunderschönen und fantastisch fröhlichen guten Morgen. Reinhard and Daniel are in the office teaching people all over the world. Reinhard und Daniel sind im Büro und lehren Menschen auf der ganzen Welt. So once we understand who the church really is, sobald wir verstehen, wer die Gemeinde wirklich ist, we are excited to be part of it. Sehen wir begeistert, ein Teil von ihr zu sein. We will never work against her. Wir werden nie gegen sie arbeiten. And we desire to be a people built together where the Spirit of God expresses himself. Und sehnen uns danach, ein gemeinsam gebautes Volk zu sein, in dem sich der Geist Gottes ausdrückt. Look what he says in verse 18. I really like how the Passion translates this. Schau, was er in Vers 18 sagt. Mir gefällt sehr, wie die Passion das übersetzt. So why fool yourselves and live under an illusion? Warum sollte man sich also etwas vormachen und in einer Illusion leben? Do you know the Bible talks in different verses that people are actually fooling themselves? Wusstest du, dass die Bibel in verschiedenen Versen davon redet, dass die Menschen sich eigentlich selbst täuschen? Maybe I should do a teaching sometime about, you know, self-deception. Vielleicht sollte ich mal eine Lehre über Selbstbetrug halten. You know, Paul says to the Galatians that if we think we're not going to reap what we sow, then we also have deceived ourselves. Paulus sagt zu den Galatern, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir glauben, dass wir nicht ernten, was wir säen. Then James also says that if you don't understand that only good and perfect things come from God, then we're also deceived. Und Jakobus sagt, wenn wir nicht verstehen, dass nur Gutes und Vollkommenes von Gott kommt, sind wir auch irregeführt. James also tells us, Jakobus sagt auch, that when we read the Bible and we realize we have to change, but we don't change, we always also have deceived ourselves. Wenn wir die Bibel lesen und erkennen, dass wir uns ändern müssen, uns aber nicht ändern, dann täuschen wir uns auch selbst. You know, he said it's like people looking in the mirror and going away and forgetting what they looked like. Er sagt, es ist so, wie wenn Menschen in den Spiegel schauen und dann weggehen und vergessen, wie sie aussahen. Think how many people have lived in this self-deception. Überleg mal, wie viele Menschen in dieser Selbsttäuschung leben. They read in the Bible, it speaks to them, but they don't like it, so they ignore it. Sie lesen die Bibel, sie spricht zu ihnen, aber es gefällt ihnen nicht und sie ignorieren es. And here Paul is also talking about being living under an illusion. Hier spricht Paulus auch davon, dass sie in einer Illusion leben. So look how he's collecting what it means to live under an illusion or to be fooled. Schau, wie er eine Verbindung herstellt zwischen dem, was es bedeutet, in einer Illusion zu leben oder zum Narren gehalten zu werden. Make no mistake about it, he says, if anyone thinks he is wise by this world's standard, he will be made wiser by being a fool for God. Täuscht euch nicht, sagt er. Wer sich nach den Maßstäben der Welt für klug hält, wird weiser, wenn er ein Narr für Gott ist. Think what a large part of the church lives by the wisdom of this world. Denk mal darüber nach, welch großer Teil der Gemeinde nach der Weisheit dieser Welt lebt. I mean, I wish I could take you to a lot of leadership meetings. Ich wünschte, ich könnte dich zu vielen Leitertreffen mitnehmen. Do you know what? I've sat in business meetings and I've sat in Christian church leadership meetings and they pretty much are the same. Ich habe an Meetings von Geschäftsleuten und an Sitzungen von christlichen Gemeindeleitern teilgenommen. Sie sind so ziemlich identisch. I mean, so many church leaders try to solve the church problems just the way the world solves their problem. So viele Gemeindeleiter versuchen, die Probleme der Gemeinde genauso zu lösen, wie die Welt ihre Probleme löst. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means we live by the wisdom of this world standard. Das heißt, dass wir nach der Weisheit der Maßstäbe dieser Welt leben. And then and we are so proud of ourselves how we've brought a wonderful solution to a problem. Und dann so stolz auf uns sind, dass wir eine wunderbare Lösung für ein Problem gefunden haben. Paul said, if we live like this, we have actually lived under an illusion and fooled ourselves. Paulus sagt, wenn wir so leben, haben wir in Wirklichkeit in einer Illusion gelebt und uns selbst etwas vorgemacht. Because the church is not a business. Denn die Gemeinde ist kein Unternehmen. It's a living organism. Sondern ein lebendiger Organismus. Joined together by God himself. Der von Gott selbst zusammengefügt ist. Held together by Jesus Christ the head. Und von Jesus Christus dem Haupt zusammengehalten wird. We must never forget when it comes to the church, we must not live by worldly wisdom. Wenn es um die Gemeinde geht, dürfen wir nie vergessen, dass wir nicht nach weltlicher Weisheit leben dürfen. Otherwise we will be made fools. Sonst werden wir zu Narren gemacht. Look, verse 19 is a very strong statement. Schau dir Vers 19 an. Das ist eine sehr starke Aussage. For what the world says is wisdom is actually foolishness in God's eyes. Denn was die Welt für Weisheit hält, ist in Wirklichkeit Torheit in den Augen Gottes. Look, I give you a very simple example. Schau, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. In the world's wisdom, if you have a bill for 300 whatever euros, dollars, wherever you live. Die Weisheit der Welt sagt, wenn du eine Rechnung von 300 Euro oder Dollar bekommst, je nachdem, wo du lebst, and you only have 100, und du nur 100 hast, you need to find a way to get another 200. Musst du einen Weg finden, um weitere 200 zu bekommen. Sure, that's what the world calls wisdom. Sicher, dies nennt die Welt Weisheit. But what does God say? Doch was sagt Gott dazu? God says, give and it will give it back to you. Gott sagt, gib und es wird dir zurückgegeben werden. God says that if you sow, you will reap. Gott sagt, wenn du säst, wirst du ernten. When I was very young, I had a man come to me and said, Reinhard, I hear what you teach about sowing and reaping. Als ich noch sehr jung war, kam ein Mann zu mir und sagte, Reinhard, ich höre, was du über Saat und Ernte lehrst. And I agree with you. Und ich stimme dir zu. And then this guy says, but at this moment in my life, I can't afford to sow. Dann sagte dieser Mann, aber im Moment kann ich es mir nicht leisten zu säen. You know, and Debbie and me lived on a very, very tight budget at that time. Debbie und ich lebten zu dieser Zeit mit einem äußerst knappen Budget. I looked the man in the eyes and said, ich schaute dem Mann in die Augen und sagte, do you know what? Weißt du was? I said, I could not afford not to sow. Ich kann es mir nicht leisten, nicht zu säen. I mean, how? Wie? But the world's wisdom says, you can't sow in certain difficult moments, but that's worldly wisdom. Die Weisheit der Welt sagt, dass du in bestimmten schwierigen Momenten nicht säen kannst, aber das ist weltliche Weisheit. Divine wisdom is if you have 300 to pay, you only have 100, give the 100 away and then you will have plenty to pay your bill and have for yourself. Göttliche Weisheit bedeutet, wenn du 300 zu bezahlen hast und nur 100 hast, gib die 100 weg und dann hast du genug, um die Rechnung zu bezahlen und es bleibt für dich übrig. Debbie and me are the perfect test, the example that it actually works. Debbie und ich sind das perfekte Beispiel dafür, dass dies tatsächlich funktioniert. What's another sign of worldly wisdom versus God's wisdom? Was ist ein weiteres Zeichen für weltliche Weisheit im Gegensatz zu Gottes Weisheit? The worldly wisdom uses the most talented and gifted people for their important position. Die weltliche Weisheit setzt die talentiertesten und begabtesten Menschen für die wichtigen Positionen ein. That's not what the kingdom of God is all about. Darum geht es im Reich Gottes aber nicht. Jesus uses the ones who've been rejected. Jesus benutzt diejenigen, die verstoßen wurden. He uses the weak ones and expresses his strength. Er benutzt die Schwachen und bringt seine Stärke zum Ausdruck. Look at the 12 apostles. Schau dir die 12 Apostel an. See, that's the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. So we always have to be careful never to live by this worldly wisdom when it comes to the church of God. Wir müssen also immer aufpassen, dass wir niemals nach dieser weltlichen Weisheit leben, wenn es um die Gemeinde Gottes geht. Because in God's eyes, it's all foolishness. Denn in Gottes Augen ist das alles Torheit. I tell you. Ich sage euch. One of the greatest foolishness that ever happened in this world. Eine der größten Torheiten, die je auf dieser Welt passierte, is for God to choose me, a guy called Reinhard. Ist, dass Gott mich, einen Typen namens Reinhard, erwählt hat. I mean, why would you pick such a messed up guy? Warum sollte man so einen verkorksten Typen auswählen? See, that's God's wisdom. Siehst du, das ist Gottes Weisheit. And when he chose you, he also showed his wisdom. Als er dich erwählte, zeigte er auch seine Weisheit. See you tomorrow. Bis morgen.